Erster Saulus war sehr wütend auf die Jünger des Herrn. Er wollte ihnen schaden. Zweiter, er ging zum Hohenpriester. Er bat um Briefe für die Synagogen in Damaskus. Er wollte dort Männer und Frauen finden. Diese Menschen folgten der Lehre. Saulus wollte sie fesseln und nach Jerusalem bringen. Dritter, Saulus reiste nach Damaskus. Plötzlich sah er ein helles Licht vom Himmel. Vierter, er fiel auf den Boden. Eine Stimme sagte zu ihm, Saul, Saul, warum tust du mir weh? Fünfter, Saulus fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus. Du tust mir weh. Sechster, die Stimme sagte, steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Siebter, die Männer, die mit Saulus reisten, standen da. Sie konnten nicht sprechen. Sie hörten die Stimme, aber sie sahen niemanden. Achter, Saulus stand auf. Er öffnete seine Augen, aber er sah nichts. Die Männer nahmen seine Hand. Sie führten ihn nach Damaskus. Neunter, Saulus war 3 Tage lang blind. Er aß und trank nichts. Zehnter, in Damaskus lebte ein Jünger namens Ananias. Der Herr sprach zu ihm in einer Vision, Ananias. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Elfter, der Herr sagte, steh auf und geh in die Straße, die man gerade nennt. Im Haus von Judas findest du Saulus aus Tarsus. Er betet dort. Zwölfter, Saulus hat gesehen, wie ein Mann namens Ananias kommt. Dieser Mann wird ihm die Hände auflegen. Dann wird Saulus wieder sehen können. 13. Ananias antwortete, Herr, ich habe viel über diesen Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses getan. 14. Auch hier hat er die Erlaubnis der Hohenpriester. Er will alle fesseln, die an deinen Namen glauben. 15. Der Herr sagte zu ihm, geh. Dieser Mann ist mein Werkzeug. Er wird meinen Namen zu vielen Völkern bringen. Er wird ihn Königen und den Menschen Israels bringen. 16. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. 17. Ananias ging zu dem Haus. Er legte Saulus die Hände auf. Er sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Es ist Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und den Heiligen Geist bekommen. 18. Sofort fielen Schuppen von seinen Augen. Er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. 19. Er aß und wurde wieder stark. Er blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. 20. Sofort sprach er in den Synagogen über Jesus. Er sagte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 21. Alle, die es hörten, waren sehr erstaunt. Sie sagten, ist das nicht der Mann? Er hat in Jerusalem die Menschen verfolgt. Er wollte sie fesseln und zu den Hohenpriestern bringen. 22. Saulus sprach immer mutiger. Er zeigte den Juden in Damaskus, dass Jesus der Christus ist. Die Juden waren sehr wütend. 23. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten. 24. Saulus erfuhr von ihrem Plan. Die Juden bewachten die Stadttore Tag und Nacht. Sie wollten ihn töten. 25. Seine Jünger nahmen ihn. In der Nacht ließen sie ihn in einem Korb über die Mauer hinab. 26. Saulus kam nach Jerusalem. Er wollte sich den Jüngern anschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm. Sie glaubten nicht, dass er ein Jünger war. 27. Barnabas half Saulus. Er brachte ihn zu den Aposteln. Barnabas erzählte ihnen, was passiert war. Saulus hatte den Herrn auf dem Weg gesehen. Der Herr hatte mit ihm gesprochen. Saulus hatte in Damaskus offen über Jesus gesprochen. 28. Saulus blieb bei den Aposteln in Jerusalem. Er sprach offen im Namen des Herrn. 29. Er sprach auch mit den griechisch sprechenden Juden. Aber diese wollten ihn töten. 30. Die Brüder erfuhren davon. Sie brachten Saulus nach Caesarea. Dann schickten sie ihn nach Tarsus. 31. Die Gemeinde hatte Frieden in Judä, Galiläa und Samaria. Sie wurde stärker. Sie lebte in Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie wuchs durch den Heiligen Geist. 32. Petrus reiste durch das Land. Er kam auch zu den Gläubigen in Lydda. 33. Dort fand er einen Mann namens Aeneas. Aeneas lag seit 8 Jahren im Bett. Er konnte sich nicht bewegen. 34. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und räum dein Bett weg. 35. Sofort stand Aeneas auf. Alle Menschen in Lydda und Saron sahen ihn. Sie glaubten dann an den Herrn. 36. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Ihr Name bedeutet Reh. Sie tat viele gute Dinge und gab Almosen. 37. In dieser Zeit wurde sie krank und starb. Man wusch sie und legte sie in ein Zimmer oben. 38. Lydda war nah bei Joppe. Die Jünger hörten, dass Petrus in Lydda war. Sie schickten 2 Männer zu ihm. Sie baten ihn, schnell zu ihnen zu kommen. 39. Petrus ging mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn nach oben. Alle Witwen kamen zu ihm. Sie weinten und zeigten ihm Kleider. Tabitha hatte diese Kleider gemacht, als sie noch lebte. 40. Petrus schickte alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann drehte er sich zum Körper und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete ihre Augen. Sie sah Petrus und setzte sich auf. 41. Er gab ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Er rief die Gläubigen und die Witwen. Er zeigte ihnen Tabitha lebend. 42. Das wurde in ganz Joppe bekannt. Viele Menschen glaubten an den Herrn. 43. Petrus blieb lange Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem Mann namens Simon, der Gerber war.